Paragraph 46, Übung 5. Bilden Sie Partizipialkonstruktionen. Lösen Sie diese Übung erst in Ihrem Heft und vergleichen Sie dann Ihre Lösung mit der von der Kassette. Im Zoo von San Francisco lebte ein mit beiden Augen in jeweils verschiedene Richtungen schielender Löwe. Er bot einen derart zum Lachen reizenden Anblick, dass es nicht lange dauerte, bis er entdeckt und zu einem beim Fernsehpublikum von ganz Amerika beliebten Star gemacht wurde. Der von Dompteuren und Tierpflegern für seine Auftritte vorbereitete Löwe stellte sich allerdings so dämlich an, dass man ihm nur leichtere, sein Fassungsvermögen nicht überschreitende Aufgaben zumuten konnte. Was aber dem wie närrisch in den unmäßig blöden Ausdruck des Löwen verliebten Publikum nichts auszumachen schien. Damit die Sendung nicht langweilig wurde, engagierte man kleinere, um ihre Existenz kämpfende Zirkusunternehmen. Sie nahmen natürlich die sich ihnen bietende Gelegenheit mit Freuden an, aber alle ihre sorgfältig eingeübten Darbietungen wurden von dem allein auf den schielenden Löwen konzentrierten Publikum glatt übersehen. Auch die regelmäßig am Morgen nach der Sendung erscheinenden Kritiken erwähnten nur beiläufig die bis heute unbekannt gebliebenen Akrobaten und Clowns.